Der fünfte Planet war sehr sonderbar. Er war der kleinste von allen. Es war da gerade Platz genug für eine Straßenlaterne und einen Laternenanzünder. Der kleine Prinz konnte sich nicht erklären, wozu man irgendwo im Himmel auf einem Planeten ohne Haus und ohne Bewohner eine Straßenlaterne und einen Laternenanzünder braucht. Doch sagte er sich, es kann ganz gut sein, dass dieser Mann ein bisschen verrückt ist. Doch ist er weniger verrückt als der König, der Eitle, der Geschäftsmann und der Säufer. Seine Arbeit hat wenigstens einen Sinn. Wenn er seine Laterne anzündet, so ist es, als setze er einen neuen Stern in die Welt oder eine Blume. Wenn er seine Laterne auslöscht, so schlafen Stern oder Blume ein. Das ist eine sehr hübsche Beschäftigung. Es ist auch wirklich nützlich, da es hübsch ist. Als er auf dem Planeten ankam, grüßte er den Laternenanzünder ehrerbietig. Guten Tag. Warum hast du deine Laterne eben ausgelöscht? Ich habe die Weisung. Guten Tag. Was ist das, die Weisung? Die Weisung, meine Laterne auszulöschen. Guten Abend. Und er zündete sie wieder an. Aber warum hast du sie eben wieder angezündet? Das ist die Weisung. Ich verstehe nicht. Da ist nichts zu verstehen. Die Weisung ist eben die Weisung. Guten Tag. Und er löschte seine Laterne wieder aus. Dann trocknete er sich die Stirn mit einem rot karierten Taschentuch. Ich tue da einen schrecklichen Dienst. Früher ging es vernünftig zu. Ich löschte am Morgen aus und zündete am Abend an. Den Rest des Tages hatte ich zum Ausruhen und den Rest der Nacht zum Schlafen. Und seit damals wurde die Weisung geändert? Die Weisung wurde nicht geändert. Das ist ja das Trauerspiel. Der Planet hat sich von Jahr zu Jahr schneller und schneller gedreht und die Weisung ist die gleiche geblieben. Und? Und jetzt, da er in der Minute eine Umdrehung macht, habe ich nicht mehr eine Sekunde Rast. Jede Minute zünde ich einmal an, lösche ich einmal aus. Das ist ja drollig. Die Tage dauern bei dir eine Minute. Das ist ganz und gar nicht drollig. Das ist nun schon ein Monat, dass wir miteinander sprechen. Ein Monat? Ja, 30 Minuten, 30 Tage. Und er zündete seine Laterne wieder an. Der kleine Prinz sah ihm zu und er liebte diesen Anzünder, der sich so treu an seine Weisung hielt. Er erinnerte sich der Sonnenuntergänge, die er einmal gesucht hatte und um deretwillen er seinen Sessel rückte. Er wollte seinem Freund beispringen. Weißt du, ich kenne ein Mittel, wie du dich ausruhen könntest, wenn du wolltest. Ich will immer. Denn man kann treu und faul zugleich sein. Der kleine Prinz fuhr fort. Dein Planet ist so klein, dass du mit 3 Sprüngen herumkommst. Du musst nur langsam genug gehen, um immer in der Sonne zu bleiben. Willst du dich ausruhen? Dann gehst du. Und der Tag wird so lange dauern, wie du willst. Das hat nicht viel Witz. Was ich im Leben liebe, ist der Schlaf. Dann ist es aussichtslos. Aussichtslos? Guten Tag. Und er löschte seine Lampe aus. Der, sagte sich der kleine Prinz, während er seine Reise fortsetzte, der wird von allen anderen verachtet werden. Vom König, vom Eitlen, vom Säufer, vom Geschäftsmann. Dabei ist er der Einzige, den ich nicht lächerlich finde. Das kommt vielleicht daher, weil er sich mit anderen Dingen beschäftigt, statt mit sich selbst. Er stieß einen Seufzer des Bedauerns aus und sagte sich noch, der ist der Einzige, den ich zu meinem Freund hätte machen können. Aber sein Planet ist wirklich zu klein. Es ist nicht Platz für 2. Was sich der kleine Prinz nicht einzugestehen wagte, war, dass er diesem gesegneten Planeten nachtrauerte. Besonders der 1440 Sonnenuntergänge wegen, in 24 Stunden. Der 6. Planet war 10-mal so groß. Er war von einem alten Herrn bewohnt, der ungeheure Bücher schrieb. Da, schau, ein Forscher.

Man zählt da 111 Könige, wenn man wohlgemerkt die Negerkönige nicht vergisst. 7000 Geographen, 900.000 Geschäftsleute, 7,5 Millionen Säufer, 311 Millionen Eitle, kurz ungefähr 2 Milliarden erwachsene Leute. Um euch einen Begriff von den Ausmaßen der Erde zu geben, muss ich euch sagen, dass man vor der Erfindung der Elektrizität dort auf allen 6 Kontinenten zusammen eine ganze Armee von 462.511 Laternenanzündern im Dienst hatte. Von einiger Entfernung aus gesehen wirkte das prächtig. Die Bewegungen dieser Armee waren gedrillt wie die eines Opernballetts. Den Reigen begannen die Anzünder der neuseeländischen und australischen Laternen. Hatten die ihre Lampen angezündet, gingen sie schlafen. Dann traten die Anzünder von China und Sibirien zum Tanze an. Auch sie verschwanden hinter den Kulissen. Dann kamen die russischen und indischen Anzünder an die Reihe. Dann die von Afrika und Europa. Dann die von Südamerika, dann die von Nordamerika. Und niemals irrten sie sich in der Reihenfolge ihres Auftrittes. Es war großartig. Nur der Anzünder der einzigen Laterne am Nordpol und sein Kollege von der einzigen Laterne am Südpol führten ein Leben voll Müßiggang und Gemütlichkeit. Sie arbeiteten 2-mal im Jahr. Will man geistreich sein, dann kommt es vor, dass man ein bisschen aufschneidet. Ich war nicht ganz aufrichtig, als ich euch von den Laternenanzündern erzählte. Ich laufe Gefahr, denen, die unseren Planeten nicht kennen, ein falsches Bild von ihm zu geben. Die Menschen benutzen nur sehr wenig Raum auf der Erde. Und wenn die 2 Milliarden Einwohner, die die Erde bevölkern, sich aufrecht und ein bisschen gedrängt hinstellten, wie bei einer Volksversammlung etwa, kämen sie auf einem öffentlichen Platz von 20 Meilen Länge und 20 Meilen Breite leicht unter. Man könnte die Menschheit auf der geringsten kleinen Insel des Pazifischen Ozeans zusammenfärchen. Die großen Leute werden euch das freilich nicht glauben. Sie bilden sich ein, viel Platz zu brauchen. Sie nehmen sich wichtig wie Affenbrotbäume. Gebt ihnen also den Rat, sich's auszurechnen. Sie beten die Ziffern an. Das wird ihnen gefallen. Aber ihr sollt eure Zeit nicht damit verlieren, es ist zwecklos. Ihr habt Vertrauen zu mir. Einmal auf der Erde wunderte sich der kleine Prinz, niemanden zu sehen. Er fürchtete schon, sich im Planeten geirrt zu haben, als ein mondfarbener Ring sich im Sande bewegte. Gute Nacht, sagte der kleine Prinz aufs Geratewohl. Gute Nacht, sagte die Schlange. Auf welchen Planeten bin ich gefallen? Auf die Erde. Du bist in Afrika. Ach, es ist also niemand auf der Erde? Hier ist die Wüste. In den Wüsten ist niemand. Die Erde ist groß. Der kleine Prinz setzte sich auf einen Stein und hob die Augen zum Himmel. Ich frage mich, ob die Sterne leuchten, damit jeder eines Tages den seinen wiederfinden kann. Schau meinen Planeten an. Er steht gerade über uns. Aber wie weit ist er fort? Er ist schön. Was willst du hier machen? Ich habe Schwierigkeiten mit einer Blume. Ah. Und sie schwiegen. Wo sind die Menschen? Man ist ein bisschen einsam in der Wüste. Man ist auch bei den Menschen einsam. Der kleine Prinz sah sie lange an. Du bist ein drolliges Tier, dünn wie ein Finger. Aber ich bin mächtiger als der Finger eines Königs. Der kleine Prinz musste lächeln. Du bist nicht sehr mächtig. Du hast nicht einmal Füße. Du kannst nicht einmal reisen. Ich kann dich weiter wegbringen als ein Schiff. Sie rollte sich um den Knöchel des kleinen Prinzen wie ein goldenes Armband. Wen ich berühre, den gebe ich der Erde zurück, aus der er hervorgegangen ist. Aber du bist rein. Du kommst von einem Stern. Der kleine Prinz antwortete nichts. Du tust mir leid auf dieser Erde aus Granit, du, der du so schwach bist. Ich kann dir eines Tages helfen, wenn du dich zu sehr nach deinem Planeten sehnst. Ich kann... Oh, ich habe sehr gut verstanden. Aber warum sprichst du immer in Rätseln? Ich löse sie alle, sagte die Schlange. Und sie schwiegen. Der kleine Prinz durchquerte die Wüste und begegnete nur einer Blume mit 3 Blütenblättern, einer ganz armseligen Blume. Guten Tag. Guten Tag. Wo sind die Menschen? Fragte höflich der kleine Prinz. Die Blume hatte einmal eine Karawane vorüberziehen sehen. Die Menschen? Es gibt, glaube ich, 6 oder 7. Ich habe sie vor Jahren gesehen. Aber man weiß nie, wo sie zu finden sind. Der Wind verweht sie. Es fehlen ihnen die Wurzeln. Das ist sehr übel für sie. Adieu, sagte der kleine Prinz. Adieu, sagte die Blume. Der kleine Prinz stieg auf einen hohen Berg. Die einzigen Berge, die er kannte, waren die 3 Vulkane, und sie reichten ihm nur bis ans Knie, und den erloschenen Vulkan benutzte er als Schemel. Von einem Berg so hoch wie der, sagte er sich, werde ich mit einem Mal den ganzen Planeten und alle Menschen sehen. Aber er sah nichts als die Nadeln spitziger Felsen. Guten Tag, sagte er aufs Geratewohl. Guten Tag, Tag, Tag, Tag, antwortete das Echo. Wer bist du? Seid meine Freunde. Ich bin allein. Was für ein merkwürdiger Planet, dachte er da. Er ist ganz trocken, voller Spitzen und ganz salzig. Und den Menschen fehlt es an Fantasie. Sie wiederholen, was man ihnen sagt. Zu Hause hatte ich eine Blume. Sie sprach immer zuerst. Aber nachdem der kleine Prinz lange über den Sand, die Felsen und den Schnee gewandert war, geschah es, dass er endlich eine Straße entdeckte. Und die Straßen führen alle zu den Menschen. Guten Tag, sagte er. Da war ein blühender Rosengarten. Guten Tag, sagten die Rosen. Der kleine Prinz sah sie an. Sie glichen alle seiner Blume. Wer seid ihr? Wir sind Rosen. Ach. Er fühlte sich sehr unglücklich. Seine Blume hat ihm erzählt, dass sie auf der ganzen Welt einzig in ihrer Art sei. Und siehe, da waren 5000 davon, alle gleich, in einem einzigen Garten. Sie wäre sehr böse, wenn sie das sähe, sagte er sich. Sie würde fürchterlich husten und so tun, als stürbe sie, um der Lächerlichkeit zu entgehen. Und ich müsste wohl so tun, als pflegte ich sie, denn sonst ließe sie sich wirklich sterben, um auch mich zu beschämen. Und dann sagte er sich noch: Ich glaubte, ich sei reich durch eine einzigartige Blume. Und ich besitze nur eine gewöhnliche Rose. Sie und meine 3 Vulkane, die mir bis ans Knie reichen und von denen einer vielleicht für immer erloschen ist, das macht aus mir keinen sehr großen Prinzen. Und er warf sich ins Gras und weinte. In diesem Augenblick erschien der Fuchs. Guten Tag, sagte der Fuchs. Guten Tag, antwortete höflich der kleine Prinz, der sich umdrehte, aber nichts sah. Ich bin da, unter dem Apfelbaum. Wer bist du? Du bist sehr hübsch. Ich bin ein Fuchs. Komm und spiel mit mir. Ich bin so traurig. Ich kann nicht mit dir spielen. Ich bin noch nicht gezähmt. Ach, Verzeihung, sagte der kleine Prinz. Aber nach einiger Überlegung fügte er hinzu: Was bedeutet das, zähmen? Du bist nicht von hier. Was suchst du? Ich suche die Menschen. Was bedeutet zähmen? Die Menschen, die haben Gewehre und schießen. Das ist sehr lästig. Sie ziehen auch Hühner auf. Das ist ihr einziges Interesse. Du suchst Hühner? Nein, ich suche Freunde. Was heißt zähmen?

Gewiss, an irgendwer, der vorübergeht, könnte glauben, eine Rose ähnle euch. Aber in sich selbst ist sie wichtiger als ihr alle. Da sie es ist, die ich begossen habe, da sie es ist, die ich unter den Glassturz gestellt habe, da sie es ist, die ich mit dem Wandschirm geschützt habe, da sie es ist, deren Raupen ich getötet habe, außer den zwei oder drei um der Schmetterlinge willen, da sie es ist, die ich klagen oder sich rühmen gehört habe oder auch manchmal schweigen. Da es meine Rose ist. Und er kam zum Fuchs zurück. Adieu. Adieu. Hier mein Geheimnis. Es ist ganz einfach. Man sieht nur mit dem Herzen gut. Das Wesentliche ist für die Augen unsichtbar. Das Wesentliche ist für die Augen unsichtbar, wiederholte der kleine Prinz, um es sich zu merken. Die Zeit, die du für deine Rose verloren hast, sie macht deine Rose so wichtig. Die Zeit, die ich für meine Rose verloren habe. Die Menschen haben diese Wahrheit vergessen. Aber du darfst sie nicht vergessen. Du bist zeitlebens für das verantwortlich, was du dir vertraut gemacht hast. Du bist für deine Rose verantwortlich. Ich bin für meine Rose verantwortlich, wiederholte der kleine Prinz, um es sich zu merken. Guten Tag, sagte der kleine Prinz. Guten Tag, sagte der Weichensteller. Was machst du da? Ich sortiere die Reisenden nach Tausenderpaketen. Ich schicke die Züge, die sie fortbringen, bald nach rechts, bald nach links. Und ein lichter, funkelnder Schnellzug, grollend wie der Donner, machte das Weichenstellerhäuschen erzittern. Sie haben es sehr eilig. Wohin wollen Sie? Der Mann von der Lokomotive weiß es selbst nicht. Und ein zweiter blitzender Schnellzug donnerte vorbei. In entgegengesetzter Richtung. Sie kommen schon zurück? Das sind nicht die gleichen. Das wechselt. Waren Sie nicht zufrieden dort, wo Sie waren? Man ist nie zufrieden dort, wo man ist. Und es rollte der Donner eines dritten funkelnden Schnellzuges vorbei. Verfolgen diese die ersten Reisenden? Sie verfolgen gar nichts. Sie schlafen da drinnen oder sie gähnen auch. Nur die Kinder drücken ihre Nasen gegen die Fensterscheiben. Nur die Kinder wissen, wohin sie wollen. Sie wenden ihre Zeit an eine Puppe aus Stofffetzen. Und die Puppe wird ihnen sehr wertvoll. Und wenn man sie ihnen wegnimmt, weinen sie. Sie haben es gut. Guten Tag. Guten Tag, sagte der Händler. Er handelte mit höchst wirksamen, durststillenden Pillen. Man schluckt jede Woche eine und spürt überhaupt kein Bedürfnis mehr zu trinken. Warum verkaufst du das? Das ist eine große Zeitersparnis. Die Sachverständigen haben Berechnungen angestellt. Man erspart 53 Minuten in der Woche. Und was macht man mit diesen 53 Minuten? Man macht damit, was man will. Wenn ich 53 Minuten übrig hätte, würde ich ganz gemächlich zu einem Brunnen laufen. Thank you. Es war am 8. Tag nach meiner Panne in der Wüste und ich hörte gerade die Geschichte vom Pillenverkäufer, als ich den letzten Tropfen meines Wasservorrates trank. Ach, deine Erinnerungen sind ganz hübsch. Aber ich habe mein Flugzeug noch nicht repariert, habe nichts mehr zu trinken und wäre glücklich, wenn auch ich ganz gemächlich zu einem Brunnen gehen könnte. Mein Freund, der Fuchs. Mein kleines Kerlchen. Es handelt sich nicht mehr um den Fuchs. Warum? Weil man vor Durst sterben wird. Er verstand meinen Einwand nicht. Er antwortete: Es ist gut, einen Freund gehabt zu haben, selbst wenn man sterben muss. Ich bin froh, dass ich einen Fuchs zum Freund hatte. Er ermisst die Gefahr nicht, sagte ich mir. Er hat nie Hunger, nie Durst. Ein bisschen Sonne genügt ihm. Aber er sah mich an und antwortete auf meine Gedanken: Ich habe auch Durst. Suchen wir einen Brunnen. Ich machte eine Gebärde der Hoffnungslosigkeit. Es ist sinnlos, auf gut Glück in der Endlosigkeit der Wüste einen Brunnen zu suchen. Dennoch machten wir uns auf den Weg. Als wir stundenlang schweigend dahingezogen waren, brach die Nacht herein und die Sterne begannen zu leuchten. Ich sah sie wie im Traum. Ich hatte ein wenig Fieber vor Durst. Die Worte des kleinen Prinzen tanzten durch mein Bewusstsein. Du hast also auch Durst? Er antwortete nicht auf meine Frage. Er sagte einfach: Wasser kann auch gut sein für das Herz. Ich verstand seine Worte nicht, aber ich schwieg. Ich wusste gut, dass man ihn nicht fragen durfte. Er war müde. Er setzte sich. Ich setzte mich neben ihn. Und nach einem Schweigen sagte er noch: Die Sterne sind schön, weil sie an eine Blume erinnern, die man nicht sieht. Ich antwortete: Ja, gewiss. Und betrachtete schweigend die Falten des Sandes unter dem Monde. Die Wüste ist schön. Und das war wahr. Ich habe die Wüste immer geliebt. Man setzt sich auf eine Sanddüne. Man sieht nichts. Man hört nichts. Und währenddessen strahlt etwas in der Stille. Es macht die Wüste schön, dass sie irgendwo einen Brunnen birgt. Ich war überrascht, dieses geheimnisvolle Leuchten des Sandes plötzlich zu verstehen. Als ich ein kleiner Knabe war, wohnte ich in einem alten Haus und die Sage erzählt, dass darin ein Schatz versteckt sei. Gewisses hat ihn nie jemand zu entdecken vermocht, vielleicht hat ihn auch nie jemand gesucht. Aber er verzauberte dieses ganze Haus. Mein Haus barg ein Geheimnis auf dem Grunde seines Herzens. Tja, ob es sich um das Haus, um die Sterne oder um die Wüste handelt. Was ihre Schönheit ausmacht, ist unsichtbar. Ich bin froh, dass du mit meinem Fuchs übereinstimmst. Da der kleine Prinz einschlief, nahm ich ihn in meine Arme und machte mich wieder auf den Weg. Ich war bewegt. Mir war, als trüge ich ein zerbrechliches Kleinod. Es schien mir sogar, als gäbe es nichts Zerbrechlicheres auf der Erde. Ich betrachtete im Mondlicht diese blasse Stirn, diese geschlossenen Augen, diese im Winde zitternde Haarsträhne. Und ich sagte mir: Was ich da sehe, ist nur eine Hülle. Das Wesentliche ist unsichtbar. Da seine halb geöffneten Lippen ein halbes Lächeln andeuteten, sagte ich mir auch: Was mich an diesem kleinen, eingeschlafenen Prinzen so sehr rührt, ist seine Treue zu einer Blume, ist das Bild einer Rose, das ihn durchstrahlt wie die Flamme einer Lampe, selbst wenn er schläft. Und er kam mir noch zerbrechlicher vor als bisher. Man muss die Lampen sorgsam schützen. Ein Windstoß kann sie zum Verlöschen bringen. Und während ich so weiterging, entdeckte ich bei Tagesanbruch den Brunnen. Thank you. Leute schieben sich in die Schnellzüge, aber sie wissen gar nicht, wohin sie fahren wollen. Nachher regen sie sich auf und drehen sich im Kreis. Das ist nicht der Mühe wert. Der Brunnen, den wir erreicht hatten, glich nicht den Brunnen der Sahara. Die Brunnen der Sahara sind einfache, in den Sand gegrabene Löcher. Dieser da glich einem Dorfbrunnen. Aber es war keinerlei Dorf da, und ich glaubte zu träumen. Das ist merkwürdig. Alles ist bereit, die Winde, der Kübel und das Seil. Er lachte, berührte das Seil, ließ die Rolle spielen. Und die Rolle knarrte wie ein altes Windrad, wenn der Wind lange geschlafen hat. Du hörst, wir wecken diesen Brunnen auf und er sinkt. Ich wollte nicht, dass er sich abmühte. Lass mich das machen. Das ist zu schwer für dich. Langsam hob ich den Kübel bis zum Brunnenrand. Ich stellte ihn dort schön aufrecht. In meinen Ohren war noch immer der Gesang der Zugwinde. Und im Wasser, das noch zitterte, sah ich die Sonne zittern. Ich habe Durst nach diesem Wasser. Gib mir zu trinken. Und ich verstand, was er gesucht hatte. Ich hob den Kübel an seine Lippen. Er trank mit geschlossenen Augen. Das war süß wie ein Fest. Dieses Wasser war etwas ganz anderes als ein Trunk. Es war entsprungen aus dem Marsch unter den Sternen, aus dem Gesang der Rolle, aus der Mühe meiner Arme. Es war gut fürs Herz, wie ein Geschenk. Genauso machten, als ich ein Knabe war, die Lichter des Christbaums, die Musik der Weihnachtsmette, die Sanftmut des Lächelns, den eigentlichen Glanz der Geschenke aus, die ich erhielt. Die Menschen bei dir zu Hause züchten 5000 Rosen in ein und demselben Garten. Sie finden dort nicht, was sie suchen? Nein, sie finden es nicht. Und dabei kann man das, was sie suchen, in einer einzigen Rose oder in einem bisschen Wasser finden. Aber die Augen sind blind. Man muss mit dem Herzen suchen. Ich hatte getrunken. Es atmete sich wieder gut. Der Sand hat bei Tagesanbruch die Farbe des Honigs. Auch über diese Honigfarbe war ich glücklich. Warum sollte ich mir Sorgen machen? Du musst dein Versprechen halten, sagte sanft der kleine Prinz, der sich wieder zu mir gesetzt hatte. Welches Versprechen? Du weißt, einen Maulkorb für mein Schaf. Ich bin verantwortlich für diese Blume. Ich nahm meine Skizzen aus der Tasche. Der kleine Prinz sah sie und sagte lachend, deine Affenbrotbäume schauen ein bisschen wie Kohlköpfe aus. Wirklich? Und ich war auf die Affenbrotbäume so stolz gewesen. Dein Fuchs. Seine Ohren. Sie schauen ein wenig wie Hörner aus. Sie sind viel zu lang. Du bist ungerecht, kleines Kerlchen. Ich kann nicht zeichnen. Höchstens geschlossene und offene Riesenschlangen. Och, es wird schon gehen. Die Kinder wissen ja Bescheid. Ich kritzelte also einen Maulkorb hin. Und das Herz krampfte sich mir zusammen, als ich ihn dem kleinen Prinzen gab. Du hast Pläne, von denen ich nichts weiß. Aber er antwortete nicht. Er sagte, du weißt, mein Sturz auf die Erde. Morgen wird es ein Jahr sein. Dann, nach einem Schweigen, sagte er noch, ich war ganz in der Nähe heruntergefallen. Und er errötete. Wieder fühlte ich einen merkwürdigen Kummer, ohne zu wissen, warum. Indessen kam mir eine Frage. Das ist kein Zufall, dass du am Morgen, da ich dich kennenlernte, vor 8 Tagen so ganz allein, 1000 Meilen von allen bewohnten Gegenden entfernt, spazieren gingst. Du kehrtest zu dem Punkt zurück, wohin du gefallen warst? Der kleine Prinz errötete noch mehr. Vielleicht war es der Jahrestag? Von neuem errötete der kleine Prinz. Er antwortete nie auf die Fragen, aber wenn man errötet, so bedeutet das ja, nicht wahr? Ach, ich habe Angst. Du musst jetzt arbeiten. Du musst wieder zu deiner Maschine zurückkehren. Ich erwarte dich hier. Komm morgen Abend wieder. Aber ich war nicht beruhigt. Ich erinnerte mich an den Fuchs. Man läuft Gefahr, ein bisschen zu weinen, wenn man sich hat zähmen lassen. Neben dem Brunnen stand die Ruine einer alten Steinmauer. Als ich am nächsten Abend von meiner Arbeit zurückkam, sah ich meinen kleinen Prinzen von weitem da oben sitzen mit herabhängenden Beinen und ich hörte ihn sprechen. Du erinnerst dich also nicht mehr? Es ist nicht ganz genau hier. Zweifellos antwortete ihm eine andere Stimme, da er erwiderte, doch, doch, es ist wohl der Tag, aber nicht genau der Ort. Ich setzte meinen Weg zur Mauer fort. Ich sah und hörte niemanden. Dennoch erwiderte der kleine Prinz von Neuem, gewiss, du wirst sehen, wo meine Spur im Sand beginnt. Du brauchst mich nur dort zu erwarten. Ich werde heute Nacht dort sein. Ich war 20 Meter von der Mauer entfernt und sah noch immer nichts. Der kleine Prinz sagte noch nach einem kurzen Schweigen, du hast gutes Gift? Bist du sicher, dass du mich nicht lange leiden lässt? Ich blieb stehen und das Herz presste sich mir zusammen. Aber ich verstand noch immer nicht. Jetzt geh weg. Ich will hinunterspringen. Da richtete ich selbst den Blick auf den Fuß der Mauer und ich machte einen Satz. Da war zum kleinen Prinzen emporgereckt eine dieser gelben Schlangen, die euch in 30 Sekunden erledigen. Ich wühlte in meiner Tasche nach meinem Revolver und begann zu laufen. Aber bei dem Lärm, den ich machte, ließ sich die Schlange sachte in den Sand gleiten, wie ein Wasserstrahl, der stirbt. Und ohne allzu große Eile schlüpfte sie mit einem leicht metallenen Klirren zwischen die Steine. Gerade rechtzeitig kam ich zur Mauer, um mein kleines Kerlchen von einem Prinzen in meinen Armen aufzufangen. Er war bleich wie der Schnee. Was sind das für Geschichten? Du sprichst jetzt mit Schlangen. Ich hatte ihm sein gelbes Halstuch abgenommen. Ich hatte ihm die Schläfen genetzt und ihm zu trinken gegeben. Und jetzt wagte ich nicht, ihn weiter zu fragen. Er schaute mich ernsthaft an und legte seine Arme um meinen Hals. Ich fühlte sein Herz klopfen wie das eines sterbenden Vogels, den man mit der Flinte geschossen hat. Er sagte zu mir, ich bin froh, dass du gefunden hast, was an deiner Maschine fehlte. Du wirst nach Hause zurückkehren können. Woher weißt du das? Ich hatte ihm gerade erzählen wollen, dass mir gegen alle Erwartungen meine Arbeit geglückt sei. Er antwortete nicht auf meine Frage, fuhr aber fort. Auch ich werde heute nach Hause zurückkehren. Das ist viel weiter. Das ist viel schwieriger. Ich fühlte wohl, dass etwas Außergewöhnliches vorging. Ich schloss ihn fest in die Arme, wie ein kleines Kind. Und doch schien es mir, als stürzte er senkrecht in einen Abgrund, ohne dass ich imstande war, ihn zurückzuhalten. Sein Blick war ernst. Er verlor sich in weiter Ferne. Ich habe dein Schaf. Und ich habe die Kiste für das Schaf. Und ich habe den Maulkorb. Und er lächelte schwermütig. Ich wartete lange. Ich fühlte, dass er sich mehr und mehr erwärmte. Kleines Kerlchen, du hast Angst gehabt. Er hatte Angst gehabt, ganz gewiss. Aber er lachte sanft. Ich werde heute Abend noch viel mehr Angst haben. Wieder lief es mir eisig über den Rücken bei dem Gefühl des Unabwendbaren. Dieses Lachen, nie mehr zu hören. Ich begriff, dass ich den Gedanken nicht ertrug. Es war für mich wie ein Brunnen in der Wüste. Kleines Kerlchen, ich will dich doch lachen hören. Aber er sagte zu mir, diese Nacht wird es ein Jahr. Mein Stern wird sich gerade über dem Ort befinden, wo ich letztes Jahr gelandet bin. Kleines Kerlchen, ist sie nicht ein böser Traum? Diese Geschichte mit der Schlange und der Vereinbarung und dem Stern? Aber er antwortete nicht auf meine Frage. Er sagte, was wichtig ist, sieht man nicht. Gewiss. Das ist wie mit der Blume. Wenn du eine Blume liebst, die auf einem Stern wohnt, so ist es süß, bei Nacht den Himmel zu betrachten. Alle Sterne sind voll Blumen. Gewiss. Das ist wie mit dem Wasser. Was du mir zu trinken gabst, war wie Musik. Die Winde und das Seil. Du erinnerst dich? Es war gut. Gewiss. Du wirst in der Nacht die Sterne anschauen. Mein Zuhause ist zu klein, um dir zeigen zu können, wo es umgeht. Es ist besser so. Mein Stern wird für dich einer der Sterne sein. Du wirst alle Sterne gern anschauen. Alle werden sie deine Freunde sein. Und dann werde ich dir ein Geschenk machen.

Und jetzt sind es gewiss schon wieder 6 Jahre her. Ich habe diese Geschichte noch nie erzählt. Die Kameraden, die mich wiedergesehen haben, waren froh, mich lebend wiederzusehen. Ich war traurig, aber ich sagte zu ihnen, das ist die Erschöpfung. Jetzt habe ich mich ein bisschen getröstet, das heißt, nicht ganz. Aber ich weiß gut, er ist auf seinen Planeten zurückgekehrt. Denn bei Tagesanbruch habe ich seinen Körper nicht wiedergefunden. Es war kein so schwerer Körper. Und ich liebe es, des Nachts den Sternen zuzuhören. Sie sind wie 500 Millionen Glöckchen. Aber nun geschieht etwas Außergewöhnliches. Ich habe vergessen, an den Maulkorb, den ich für den kleinen Prinzen gezeichnet habe, einen Lederriemen zu machen. Es wird ihm nie gelungen sein, ihn dem Schaf anzulegen. So frage ich mich, was hat sich auf dem Planeten wohl ereignet? Vielleicht hat das Schaf doch die Blume gefressen. Das eine Mal sage ich mir, bestimmt nicht. Der kleine Prinz deckt seine Blume jede Nacht mit seinem Glassturz zu und er gibt auf sein Schaf gut Acht. Dann bin ich glücklich. Und alle Sterne lachen leise. Dann wieder sage ich mir, man ist das eine oder das andere Mal zerstreut und das genügt. Er hat eines Abends die Glasglocke vergessen. Oder das Schaf ist eines Nachts lautlos entwichen. Dann verwandeln sich die Schellen alle in Tränen. Das ist ein sehr großes Geheimnis. Für euch, die ihr den kleinen Prinzen auch liebt, wie für mich, kann nichts auf der Welt unberührt bleiben, wenn irgendwo, man weiß nicht einmal wo, ein Schaf, das wir nicht kennen, eine Rose vielleicht gefressen hat oder vielleicht nicht gefressen hat. Schaut den Himmel an, fragt euch, hat das Schaf die Blume gefressen oder nicht, ja oder nein? Und ihr werdet sehen, wie sich alles verwandelt. Aber keiner von den großen Leuten wird jemals verstehen, dass das eine so große Bedeutung hat. Ich habe die Wüste gezeichnet. Sie ist für mich die schönste und traurigste Landschaft der Welt. Hier ist der kleine Prinz auf der Erde erschienen und wieder verschwunden. Schaut diese Landschaft genau an, damit ihr sie sicher wiedererkennt, wenn ihr eines Tages durch die afrikanische Wüste reist. Und wenn ihr zufällig da vorbeikommt, eilt nicht weiter, ich flehe euch an, wartet ein bisschen, gerade unter dem Stern. Wenn dann ein Kind auf euch zukommt, wenn es lacht, wenn es goldenes Haar hat, wenn es nicht antwortet, so man es fragt, dann werdet ihr wohl erraten, wer es ist. Dann seid so gut und lasst mich nicht weiter so traurig sein. Schreibt mir schnell, wenn er wieder da ist.